Xenien 140 bis 187 von Friedrich von Schiller und Johann Wolfgang von Goethe. 140. Wer glaubt's? Newton hat sich geirrt? Ja, doppelt und dreifach. Und wie denn? Lange steht es gedruckt, aber es liest es kein Mensch. 141. Der Weltlauf. Drucken fordert euch nicht, es unterdrückt euch die Schule. Aber nicht immer, und dann geben sie schweigend sich drein. 142. Hoffnung. Allen habt ihr die Ehre genommen, die gegen euch zeugten, aber dem Märtyrer kehrt späte sie doppelt zurück. 143. Exempel. Schon ein Irrlicht sah ich verschwinden, dich, Phlogiston, balde, o newtonisch Gespenst, folgst du dem Brüderchen nach. 144. Der letzte Märtyrer. Auch mich bratet ihr noch, als Hus vielleicht. Aber wahrhaftig, lange bleibet der Schwan, der es vollendet, nicht aus. 145. Menschlichkeiten. Leidlich hat Newton gesehen und falsch geschlossen. Am Ende blieb er ein Brite verstockt, schloss er, bewies er sofort. 146. Und abermals Menschlichkeiten. Seine Schüler hörten nun auf zu sehen und zu schließen, referierten getrost, was er auch sah und bewies. 147. Der Widerstand. Aristokratisch gesinnt ist mancher Gelehrte, denn gleich ist's, ob man auf Helm und Schild oder auf Meinungen ruht. 148. Neueste Farbentheorie von Wünsch. Gelb, Rot und Grün macht das Gelbe, Grün und Violblau das Blaue. So wird aus Gurkensalat wirklich der Essig erzeugt. 149. Das Mittel. Warum sagst du uns das in Versen? Die Verse sind wirksam, spricht man in Prosa zu euch, stopft ihr die Ohren euch zu. 150. Moralische Zwecke der Poesie. Bessern, bessern soll uns der Dichter, so darf denn auf eurem Rücken des Büttels Stock nicht einen Augenblick ruhn? 151. Sektionswut. Lebend noch, exzentrieren sie euch, und seid ihr gestorben, passet im Nekrolog noch ein Prosektor euch auf. 152. Kritische Studien. Schneidet, schneidet, ihr Herrn, durch Schneiden lernet der Schüler, aber wehe dem Frosch, der euch den Schenkel muss leihn. 153. Naturforscher und Transzendentalphilosophen. Feindschaft sei zwischen euch, noch kommt das Bündnis zu frühe, wenn ihr im Suchen euch trennt, wird erst die Wahrheit erkannt. 154. An die voreiligen Verbindungsstifter. Jeder wandle für sich und wisse nichts von dem andern. Wandeln nur beide gerad, finden sich beide gewiss. 155. Der treue Spiegel. Rainer Bach, du entstellst nicht den Kiesel, du bringst ihn dem Auge näher. So seh ich die Welt, Sternchen, wenn du sie beschreibst. 156. Nikolai. Nikolai reiset noch immer, noch lang wird er reisen, aber ins Land der Vernunft findet er nimmer den Weg. 157. Der Wichtige. Seine Meinung sagt er von seinem Jahrhundert, er sagt sie, nochmals sagt er sie laut, hat sie gesagt und geht ab. 158. Der Plan des Werks. Meine Reis ist ein Faden, an dem ich drei Lustra, die Deutschen, nützlich führe, so wie formlos die Form mir's gebeut. 159. Formalphilosophie. Allen Formen macht er den Krieg, er weiß wohl, Zeit lebens hat er mit Mühe und Not Stoff nur zusammengeschleppt. 160. Der Todfeind. Willst du alles vertilgen, was deiner Natur nicht gemäß ist, Nikolai? Zuerst schwöre dem Schönen den Tod. 161. Philosophische Querköpfe. Querkopf, schreie der Grimm in unsere Wälder, Herr Nickel. Leerkopf, schallt es darauf lustig zum Walde heraus. 162. Empirischer Querkopf. Armer empirischer Teufel, du kennst nicht einmal das Dumme in dir selber. Es ist, ach, a priori so dumm. 163. Der Quellenforscher. Nikolai entdeckt die Quellen der Donau. Welch Wunder! Sieht er gewöhnlich doch sich nach der Quelle nicht um. 164. Derselbe. Nichts kann er leiden, was groß ist und mächtig. Drum, herrliche Donau, spürt dir der Häscher so lang nach, bis er seicht dich ertappt. 165. N. Reisen, 11. Band, Seite 177. Apropos Tübingen, dort sind Mädchen, die tragen die Zöpfe lang geflochten, auch dort gibt man die Horen heraus. 166. Der Glückliche. Sehen möcht ich dich, Nickel, wenn du ein Späßchen erhaschest und von dem Fund entzückt drauf dich im Spiegel besiehst. 167. Verkehrte Wirkung. Rührt sonst einen der Schlag, so stockt die Zunge gewöhnlich, dieser, so lange gelähmt, schwatzt nur geläufiger fort. 168. Fahl im Fleisch. Nenne Lessing nur nicht. Der Gute hat vieles gelitten, und in des Märtyrers Kranz warst du ein schrecklicher Dorn. 169. Die Horen an Nikolai. Unsere Reihen störtest du gern, doch werden wir wandeln, und du tappe denn auch, plumper Geselle, so fort. 170. Fichte und er. Freilich tauchet der Mann kühn in die Tiefe des Meeres, wenn du auf leichtem Kahn schwankest und Heringe fängst. 171. Briefe über ästhetische Bildung. Dunkel sind sie zuweilen, vielleicht mit Unrecht, o Nickel, aber die Deutlichkeit ist wahrlich nicht Tugend an dir. 172. Modephilosophie. Lächerlichster, du nennst das Mode, wenn immer von Neuem sich der menschliche Geist ernstlich nach Bildung bestrebt. 173. Das grobe Organ. Was du mit Händen nicht greifst, das scheint dir Blinden ein Unding, und betastest du was, gleich ist das Ding auch beschmutzt. 174. Der Lastträger. Weil du vieles geschleppt und schleppst und schleppen wirst, meinst du, was sich selber bewegt, könne vor dir nicht bestehen. 175. Die Weittasche. Reget sich was, gleich schießt der Jäger, ihm scheinet die Schöpfung, wie lebendig sie ist, nur für den Schnappsack gemacht. 176. Das Unentbehrliche. Könnte Menschenverstand doch ohne Vernunft nur bestehen, Nickel hätte fürwahr menschlichsten Menschenverstand. 177. Die Xenien. Was uns ärgert, du gibst mit langen, entsetzlichen Noten uns auch wieder heraus unter der Reiserubrik. 178. Lucri bonus odor. Gröblich haben wir dich behandelt. Das brauche zum Vorteil, und im 12. Band schilt uns. Da gibt es ein Blatt. 179. Vorsatz. Den Philister verdrieße, den Schwärmer necke, den Heuchler quäle, der fröhliche Vers, der nur das Gute verehrt. 180. Nur Zeitschriften. Frankreich fasst er mit einer, das arme Deutschland gewaltig mit der andern, doch sind beide Papieren und leicht. 181. Das Motto. Wahrheit, sag ich euch, Wahrheit und immer Wahrheit. Versteht sich, meine Wahrheit, denn sonst ist mir auch keine bekannt. 182. Der Wächter Zions. Meine Wahrheit bestehet im Bellen, besonders wenn irgend wohlgekleidet ein Mann sich auf der Straße mir zeigt. 183. Verschiedene Dressuren. Aristokratische Hunde, sie knurren auf Bettler, ein echter demokratischer Spitz klafft nach dem seidenen Strumpf. 184. Böse Gesellschaft. Aristokraten mögen noch gehen, ihr Stolz ist doch höflich, aber du, löbliches Volk, bist so voll Hochmut und grob. 185. An die Obern. Immer bellt man auf euch, bleibt sitzen, es wünschen die Beller jene Plätze, wo man ruhig das Bellen vernimmt. 186. Bartspfaffen. Heilige Freiheit, erhabener Trieb der Menschen zum Bessern, wahrlich, du konntest dich nicht schlechter mit Priestern versehen. 187. Verfehlter Beruf. Schreckensmänner wären sie gerne, doch lacht man in Deutschland ihres Grimmes, der nur mäßige Schriften zerfleischt.